Mit dem Hurt Syndicate ist ein neues Stable bei AEW, aber im Gegensatz zum BCC, der jetzt irgendwie wohl Death Riders heißt, verteilen sie keine Schläge Backstage, sondern Visitenkarten, zumindest vorerst. Während Hurt Syndicate noch Freunde suchen, machen sich die Don Callis Family immer mehr Feinde, sogar aus den ehemals eigenen Reihen. Außerdem nimmt Full Gear langsam Form an. Das und viel mehr bei der Elite Hour. Viel Spaß! Hallo liebe Wrestling-Fans, willkommen bei der Elite Hour hier auf wrestling-infos.de. Ich bin Katha und bei mir ist Thorsten. OG ist mal wieder, hallo! Yeah! Team OG ist in the house. Guten Abend! Ja, 5 Jahre jetzt bald, ne? Oder sind es jetzt schon 5 Jahre? Ich wollte das immer nach... Jedes Mal denke ich mir vorher, ich guck mal nach... Ich glaube, 1. Oktober oder 1. November 2019. Also 5 Jahre schon. Mhm. The fuck, das ist echt eine lange Zeit. Ja. Kommt mir nicht so vor. Und man darf ja nicht bedenken, oder muss ja bedenken, wir haben ja vorher schon so 2, 3 Vor-Pay-Per-Views gemacht. Na, aber wir haben die ganze Dynamite oder die ganze Weekly-Era von AEW haben wir in Anführungsstrichen gemeinsam begleitet. Ja, mit kleineren Pausen zwischendurch. Ja, aber wir waren immer irgendwie mit dabei. Ja, das auf jeden Fall. Ja, News haben wir gesagt, haben wir diesmal keine, die wir jetzt irgendwie vorher besprechen wollen. Zumindest nichts, was jetzt spannend genug wäre, um darüber zu reden. Den Rest könnten wir in die Segmente packen. Ich hatte in der Vorab-Moderation ja schon das Hurt Syndicate angesprochen. Ich habe es wieder nach Storylines sortiert. Es wird also wieder wundervoll chaotisch. Wir können aber einfach springen, wie es dir gefällt. Aber Hurt Syndicate finde ich gerade mit, oder fand ich jetzt die letzte Woche wirklich am spannendsten. Das war nämlich auch das erste Segment bei der Dynamite-Ausgabe. Da waren MVP, Shelton Benjamin und Bobby Lashley. MVP stellte die drei dann gemeinsam vor und er meinte, dass sie wohl jungen Talenten zum Erfolg helfen wollen. Und wenn sie dann eine Visitenkarte wollen, bekommen sie eine. Wie eigentlich kriegt jeder einfach so eine, ob er sie will oder nicht. Auf jeden Fall, diejenigen, die das Angebot ablehnen, bekommen ihre Strafe. Und er adressiert dann noch Swerve, der dann auch rauskommt. Die Refs halten ihn ab und Swerve fordert Bobby Lashley bei Full Gear heraus. Und MVP akzeptiert die Herausforderung. Wie findest du das Stable? Ich hab's damals schon überhaupt nicht verstanden, als das Hurt Business bei WWE so, also da fing das ja ähnlich an. Man hat auch gedacht, geil, neues geiles Stable, so auf Business-mäßig, also im Prinzip machen sie ja genau das Gleiche wie damals, nur dass sie halt anstatt Business jetzt Syndicate heißen. Und dann wurden sie halt damals noch von Vince so gnadenlos fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und das habe ich damals nicht verstanden. Das war für mich damals eines der interessantesten Stables bei WWE. Und umso froher gestimmt, umso happier bin ich jetzt, dass sie halt fast in der Originalbesetzung bis auf Cedric Alexander jetzt tatsächlich bei AEW aufgeschlagen sind. Ja, die haben halt auch einfach schon Look, finde ich. Ja, das, eben. Wenn die drei da schon stehen, das hat schon was. Ja, so in den Anzügen, ne? So alle anderen sind, also ich sag mal, hier die Death Riders, wie sie ja jetzt heißen. Also wir können wohl offiziell den BCC zu Grabe tragen. Na, also die Death Riders, ja, die anderen rennen wirklich so in Straßenklamotten rum oder in Ringgear, ne, dann womöglich noch aufeinander abgestimmt, aber so in wirklich in Business-Anzügen, das hat nochmal das Quäntchen mehr Stil. Und das macht es vielleicht in dem Moment dann aus. Ja, es kommt darauf an. Also es gibt Leute, die sehen dann verkleidet aus, aber da funktioniert es halt. Die drei können es tragen. Ja, also es gibt Leute, die benutzen billige Anzüge. Sorry, ich muss gerade an WXB denken. Ja, mei. Ich schäme jetzt irgendwann, aber... MVP hat halt ein bisschen mehr Geld gemacht. Ja, der kann, das der stimmt. Kann sein. Seine Leute können sich dann auch Maßanzüge leisten. Und die bügeln die Sachen auch. So. Vermutlich. Obwohl ich mir das so geil vorstelle, wenn ich mir so dran denke, wie Bobby Lashley dann zu Hause dastehen und erstmal mit seinem Anzug bügeln ist. Ja, naja. Bestimmt auch jemand für. Oder sie suchen da jetzt die ganzen neuen Talente, die müssen dann erstmal Anzüge bügeln. Zum Beispiel Ricochet haben sie ja angesprochen bei Dynamite. Und bei Collision haben sie tatsächlich Leo Rush wohl angesprochen. Also der hat auf jeden Fall seine Visitenkarte, die er von MVP bekommen hat, in die Kamera gehalten und gemeint, dass es irgendwie ein goldenes Ticket sei. Aber Leo will wohl genauso wenig wie Ricochet. Leo meint, er möchte sich erst so richtig lebendig fühlen und hat deswegen dann Swerve Strickland rausgefordert. Das ist auch so ein bisschen interessanter Move ist. Und wen die noch angesprochen haben, das Hurt Syndicate, sind Acclaimed. Ja, es ist interessant, dass sie also konsequent, wenn ich jetzt mal so sagen darf, nur farbige Wrestler ansprechen. Also das soll dann zumindest so in Anführungsstrichen hautfarbentechnisch so ein einheitliches Bild dann ergeben. Sicher? Also ich hab ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgepasst, wen sie jetzt alles angesprochen haben. Naja. Wobei Acclaimed, ich meine, Kester ist ja der die Karte behalten hat, ne? Ja, okay, aber ich sag mal, die haben beide auch, sind ja zwei, auch nicht beide Weißbrote, wie man so salopp sagt, ne? Also die haben auch irgendwie noch was an, einen anderen Einschlag mit drin. Ricochet, denke ich mal, auch. Und Leo Rush, ja, der ist ja halt, der passt von der Hautfarbe noch am ehesten dazu. Weiß nicht. Also ich glaube nicht. Ich habe jetzt nicht im genauen Kopf, wenn MVP schon alles die Karte gegeben hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute wie Garcia und so auch eine Karte von ihm bekommen würden. Aber bei Acclaimed ist es halt ganz witzig, weil Bowens ja anscheinend nicht so der Fan davon ist, aber Kester ja die Karte quasi heimlich behalten hat und MVP hat das dementsprechend auch gewürdigt und ihn Platinum Max genannt hat. Ich glaube, ich mag mich irren, aber ich glaube, er hat auch mal versucht, Private Party Karten anzudrehen. Ja, da klingelt es bei mir auch. Na, obwohl ich die haben wirklich ja, nicht aufgeschrieben. Ich meine, die brauchen seine Hilfe ja offensichtlich nicht. Die haben es ja jetzt auch ganz nach oben alleine geschafft. Naja, nicht so richtig, ne? Also bei Dynamite sind sie nach dem krassen Sieg jetzt nicht aufgetaucht. Wir können ja mal zu dem Thema springen, weil ich finde, das ist eigentlich schon ein recht wichtiges Thema. Die wurden jetzt sehr prominent präsentiert. Die haben jetzt die Titel, aber zum einen, es gab kein Segment irgendwie von ihnen in Dynamite, sondern stattdessen waren sie sehr auf Rampage präsent und ein bisschen auf Collision. Ich höre mich gerade wieder selber bei dir. Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe es jetzt nicht. Der Lautsprecher ist aus. Gucken mal, beobachten wir mal. Nee, ich höre mich immer noch. Machst immer du wieder Push-to-Talk? Nee, eigentlich nicht. Könntest du es machen? Ich glaube, das ist in der Aufnahme sonst doof. Alles klar, eine Sekunde. Und wir sind wieder zurück. Technische Probleme, maßgeschneidert bei uns heute. Also wir wollten einen Sprung zu Private Party wagen, weil das sich gerade irgendwie so angeschlossen hat mit unserem Thema mit dem Hurt Syndicate. Die hatten, wie gesagt, gar kein Segment bei Dynamite, was ich schade finde, jetzt wo sie die Champs sind. Und eigentlich ist es lange irgendwie so, als würden sie jetzt durchstarten. Aber jetzt, ja, hat man sie das nächste Mal dann, anscheinend geht es jetzt irgendwie mit Topflight und Leo weiter und irgendwie wird da rumgemasht. Ich bin noch nicht genau sicher, wo das hin soll, aber ich kann mal die Segmente benennen, die ich mir so ein bisschen rausgeschrieben habe. Das war bei Rampage hatten Top Flight ein Match gegen JD, Drake und Beef. Das durften sie natürlich gewinnen. Da gab es dann ein Handshake nach dem Match und Leo Rush kam raus, weil er hinterher auch ein Match hatte, aber irgendwie scheint was zwischen denen zu sein. Gleichzeitig hat dann Leo Rush hinterher gegen Commander gewonnen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil während dem Einzug von Top Flight hat man nämlich dann kurz Private Party gesehen, die das Match geschaut haben. Also wollen jetzt Private Party gegen Top Flight fehlen und das ist dann der nächste Gegner, oder? Nee, ich glaube, es ist so, dass wohl jetzt mehrere Qualifikationsmatches hin zu Full Gear abgehalten werden. Denn bei, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob er das jetzt nebenbei macht. Bei Collision war das so, dass es da auch ein Tag Team Match gab. Und zwar Outrunners gegen Top Flight. Und da haben sich die beiden ja auch, da haben sich Private Party ja auch so schön auf die Stage gesetzt und Shampoos geschlüpft und sich das Match angeschaut. Und das Match haben dann ja die Outrunners gewonnen. Na, also ich weiß jetzt nicht, dadurch hat sich Top Flight und zwischen den Martin-Brüdern scheint es ja auch zu kriseln, wie man im Match gesehen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob die sich dann so für eine Fehde gegen Private Party jetzt im Moment empfehlen würden, wenn sie da verlieren und gegeneinander meckern. Deswegen hat mich das ja total gewundert, dass die bei Rampage da waren. War das jetzt einfach nur, um die Tag-Champs einmal zu zeigen? Weil es hat ja auch wirklich nichts damit zu tun. Wie du gesagt hast, es deutet sich ja gerade so ein bisschen ein Split-Up mit dem Top-Flight-Team. Die Brüder haben sich da gestritten. Und beim nächsten Match hatten die sich ja auch gestritten. Das war ja das, wo Darius, genau, der hat einen Dive nach draußen gemacht und hat halt eben auf Layla Gray keine Rücksicht genommen. Und deswegen hat ihn ja Dante gemaßregelt oder beziehungsweise angemeckert. Genau. Wobei ich fand übrigens, also das ich muss sagen, das Match Top Flight gegen JD, Drake und Beef war halt natürlich jetzt nicht so spannend, aber ich fand tatsächlich Outrunners gegen Top Flight richtig gut. Das war so ein cooler Styles-Clash. Es war nur schade, dass die Outrunners nicht so die große Rolle in diesem Match gespielt haben, obwohl sie es gewonnen haben. Ja, pass mal auf, die werden am Ende Herausforderer. Kann sein, aber es gibt ja jetzt auch zum Beispiel nächste Woche gibt es ja die Full Gear 4-Way Contender Series. Da gibt es dann FTA gegen House of Black. Genau, da hatte ich jetzt gedacht, dass dieses Match Outrunners gegen Top Flight vielleicht auch schon zu dieser Contender Series gehören, weil dadurch ja am Ende dann die Herausforderer bei Full Gear für die Champs rausgefunden werden sollen. Aber im Showbericht ist es als normales Tag Team Match. Ja, deswegen, ich habe gerade mal nach den anderen Showberichten geschaut, aber da steht auch nur normales. Aber es war auch nicht angekündigt, oder? Oh, manchmal ist AEW, was so Ankündigungen sagt, einfach Rotz. Ja, das Schlimme ist, das habe ich ja, ich glaube mal mit Stefan gesagt, das Schlimme ist, wenn ein Herausforderer, damals war es glaube ich NRJ gegen Mariah May, ein Eliminator-Match gewinnt und noch während sie im Ring feiert, schon die fertige Matchgrafik für das Titelmatch eingeblendet wird. Ja. Also. Nee, aber hier steht auch bei anderen, ich habe jetzt in mehreren Showberichten nachgeguckt und es steht nirgendwo, dass es Teil dieser Serie ist. Na, dann war es ein normales Match. Ist ja auch. Also warum waren auch da dann wieder Private Party? Also ist doch wieder Private Party irgendwie was mit Top Flight. Naja, vielleicht einfach nur Gegner scouten. Gerade und vor allem dann erst bei Rampage, so als Champions, dass sie sich niederlassen, da bei Rampage zu sein. Ja, ja. Der auslaufende Show. Ja, eben. Es ist, also als neue Champs und die jetzt tatsächlich die Bucks entthront haben, da gehören sie ja eigentlich zu Dynamite, ne? Ja, vor allem, da müssen sie ja auch sie eine A-Show präsentieren. Ja, aber vor allem müssen die dann auch A-Show-Top-Teams, also Top-Teams begutachten und nicht Top-Flight, die definitiv mit bis Undercard sind. Also das ist irgendwie, ich verstehe es nicht. Vielleicht hat irgendjemand anders eine Idee, warum das so ist. Ich bin nicht sehr angetan von der Präsentation. Ich fand es erfrischend, nachdem ich dachte, so Private Party, die haben überhaupt nichts gerissen. Warum sind die jetzt Tag-Champs? Aber die haben das so gut erzählt mit Young Bucks und das Match hat mich so überzeugt, dass ich dachte so, yes. Und jetzt haben sie mich schon wieder auf dem so, ach nee, es sind jetzt doch wieder einfach nur Private Party, die genauso gebuckt werden wie vorher, nur dass sie jetzt Gürtel haben. Ja, es war nur ein Sturm im Wasserglas. Ne? Ja, und dann wäre auch immer dann dieses, ja, dann verlieren die wahrscheinlich bei Full G die Titel wieder. Hm? Nur muss man mal schauen. Ne? Also kommt vielleicht auch drauf an, wer die Herausforderer sind. Also wer sich da aus dieser Contender Series heraus dann kristallisiert, weil ich nehme an, dass auch Outrunners zum Beispiel da ein Teil von werden. Und die sind ja im Moment auch bei den Fans over wie Hölle. Ne? Und also das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man dann versucht mit Truth und Turbo die Welle zu reiten. Ah, warte mal, ich habe es gerade noch mal in der Card für Full G geguckt. Da steht Private Party gegen Outrunners, gegen FTA oder House of Black, gegen La Faction Ingobernable. Ach, LFI, ich kann es nicht aussprechen. Oder erklärt. La Faction Ingobernable. Vergiss es, ich kann noch nicht mal Japanisch aussprechen und das ist einfach nur, du sprichst es aus, wie es da geschrieben steht. Ich bin wirklich, Aussprache ist nicht meins. Englisch geht nur, weil ich das einfach schon so lange spreche. Man hat ja so seine Anti-Begabung. Das ist meine. Also Outrunners haben sich jetzt dann wohl doch darüber qualifiziert, weil wenn die Outrunners feststehen. Ja, das als einzige und FTA, weil das ergibt das ja keinen Sinn. Warum sollten sich die Outrunners qualifizieren, wenn sich FTA, House of Black, LFI und Acclaim qualifizieren müssen? Ja, vielleicht. Das ist doch dumme Ankündigung, ey. Vielleicht können uns ja die Zuhörer da unsere Verwirrung lüften, damit wir da auch mal genau sehen, was sich ein Tony Khan damit gedacht hat. Ja, vielleicht wurde es ja doch gesagt und wir haben es einfach nur überhört, aber wie gesagt, es steht, also in den drei, wo ich jetzt reingeguckt habe, habe ich es jetzt auch einfach nicht gesehen. Na, wir werden es sehen. Also, ja. Gott. Bevor wir hier 2 Stunden Rätsel ran, machen wir ein spannenderes Thema. Ich hatte eigentlich als zweites Thema vorgesehen den BCC, beziehungsweise jetzt wohl die Death Riders. Die hatten auch bei Dynamite direkt das erste Match. Und zwar die extrem coole Kombination aus Darby Allin und Orange Cassidy, die tatsächlich dann auch gegen, da wurden sie, glaube ich, sogar noch als Blackpool Combat Club angekündigt. Das kam, glaube ich, erst später. Durften sie gewinnen. Das war knapp 15 Minuten, die mir echt Spaß gemacht haben. Nach dem Match gab es dann noch ein Segment, da schaltete dann Claudio Darby Allin aus, bevor dann der ganze BCC auf Orange Cassidy eingeprügelt hat. Moxley schnappte sich dann Utah und wollte, dass der Cassidy angreift, hat kurz gezögert, ist dann aber trotzdem gemacht, bis dann die Musik von Mark Briscoe ertönte und der mit der ganzen Conglomeration herauskam und kurz darauf zog sich dann der Blackpool Combat Club interessant zufrieden zurück und ja, auf jeden Fall, ich bin mir nicht sicher, ob die Ankündigung da schon so war oder nicht, aber sie heißen die jetzt nur Death Riders oder Moxley und die Death Riders? Ich bin nicht sicher. Nee, also nur, sie sind ja dann bei Collision auch aufgetreten und da war die Einblendung auf dem Videoscreen Death Riders. Ja, aber da war Mox ja nicht dabei. Das war ja das Team aus Claudio Pack und Wheeler Utah. Es ist die Frage, ob Mox jetzt alleine oder ob sie jetzt insgesamt als Death Riders dann. Ja, muss man mal schauen. Also zumindest heißen sie nicht mehr BCC. Offiziell. Ja. Alles andere werden wir dann sehen, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn jetzt Mox da als so exaltiert dann auch noch drüber stehen würde. Ich glaube schon, er ist der Head der Gruppierung, aber ich glaube, sie werden als Ganzes Death Riders heißen. Auf jeden Fall haben sie mal wieder gecheatet. In dem Fall haben ja Darby Allin und Orange Cassidy nicht gewonnen, weil sie wirklich gewonnen haben, sondern weil Marina Shafir und Jon Moxley eingegriffen haben. Es gibt anscheinend bei diesem Stable keine clean finishes. Werden wir später noch sehen. Später bei Dynamite war dann noch ein Segment, da hat Moxley noch was gesagt, er meinte, dass Wheeler Utah Orange Cassidy nicht schuld ist, Utah sei eben nicht Cassidys Schüler, er sei ein Soldat, was auch immer, unter Moxleys Kommando. Dann hat er noch Darby Allin Enttäuschung genannt und gesagt, irgendwie es gibt eine Zeit zum Töten, Heilen, Zerstören und Bauen und es ist an der Zeit, dass sie jetzt endlich mit dem Spielen aufhören und alles ernst nehmen und dann haben sie die Arena verlassen. Es ist irgendwie frustrierend, dass wir immer noch nicht mehr wissen. Langsam habe ich das Gefühl, dass es einfach das ganze Ding nur gab, damit David Orange Cassidy gegen Mox fehlen kann. Weil steht da jetzt noch jemand hinter oder nicht? Ich verliere langsam das Interesse, ehrlich gesagt. Da geht es mir genauso. Also solange ich jetzt keine Motivation erkennen kann, warum sie tun, was sie tun, kann ich da auch irgendwie mich da nicht drauf einlassen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist schon cool, dass man so eine Chaos-Truppe hat. Ne? Also sie tun ja das, was die Elite eigentlich hätte tun sollen. Ja, aber weil sie auf alle Konventionen schwingen. Aber was die Motivation, was der Purpose ist, keine Ahnung. Ne? Also Box hat den Gürtel in den Sack gestopft, hat den dann mitgenommen und durch irgendwelche Äußerungen durchblicken lassen, dass da noch jemand über ihm existiert. Aber da wird jetzt auch nicht mehr drauf eingegangen. Ja, das nicht. Er hat nur gesagt, ja, es gibt einen Grund dafür oder es gibt eine hinterstehende Macht. Aber er hat jetzt nicht gesagt, dass es eine Person ist. Naja, aber man sollte den Bogen nicht überreizen, weil wenn sie nicht irgendwann auch mal dann weit die Story weitererzählen und mal einem klar wird, wieso er tut, was er tut, dann wird es nachher irgendwann wirklich langweilig und lame. Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, dass ich die Fehde zwischen der Conglomeration und den Death Riders eigentlich ganz cool fand, weil wir haben ja schon angesprochen, es gab ja dieses Trios Championship Match bei Collision, das war auch das Main Event. Da haben die Death Riders, also bestehend aus Claudio Pack und Wheeler Utah, gegen Conglomeration, Mark Briscoe, Kyle O'Reilly und Tomohiro Ishii gewonnen. Allerdings auch wieder nur dank Eingriff von Marina Shafir. Dann durfte Wheeler Utah nach dem Bosaiko nie Kyle pinnen. Genau, absolut. Kyle O'Reilly, einfach mal das krasse Workhorse hier, ey. Der hat das ganze Match einfach gemacht, ey. So gut. Das ist eigentlich schade, dass er so ein bisschen in so einer nicht ganz so bedeutungsvollen Faction untergeht, aber ja, ist halt gerade so. Ja, ja. Naja, Conglomeration sind halt so die Übergangsgegner, weil ich glaube, dass man irgendwie drauf wartet, bis da ja jetzt augenscheinlich die Elite sein gelassen wird, weil die Bucks ja jetzt, so wie man hört, das restliche Jahr nicht mehr auftreten vor den Kameras. Und genau, dann, weil die sich ausheilen wollen, beziehungsweise die Knick, die Schulter. Genau, ja, das ist ja auch durchaus verständlich. A, brauchst du dann wirklich Gegner für die Death Riders? Und B, bei aller Liebe, es ist jetzt Conglomeration nicht die A-Liste derer, die man zusammenstellen könnte, um sie gegen die Death Riders zu schicken. Ich glaube, auch hier ist wieder das Problem, man wartet zum Beispiel auf Kenny. Der wäre ja ein adäquater Gegenpol zu Moxley. Und da hört man ja, dass eventuell eine Rückkehr von ihm so in Richtung Wrestle Dynasty am 5. Januar in Tokio dann angepeilt werden könnte. Also ich glaube schon, dass Orange Cassidy der gemeinte Gegner erstmal für die Death Riders ist. Der ist ja durchaus so schon. So als erster Gegner, aber nicht so als der große finale Gegner, weil tut mir leid, ich bin immer noch kein Freund von ihm. Okay, ich sehe ihn absolut in der Rolle. Also er sagt, er sei kein Leader, aber alle finden, dass er ein Leader ist. Und ich finde auch, dass er das präsentiert. Auch hinterher gab es ja wieder den klassischen die Endschlägerei. wo Cassidy sich zu den anderen gesellt hat und erstmal Jutta einen gemault hat, so als Dankeschön. Und ja, also ich finde, er macht das großartig. Ich finde ihn in der Fehde wahnsinnig gut. Hätte ich vor 5 Jahren Orange Cassidy, wo man alle noch gesagt hat, hier Comedy Act, das funktioniert vielleicht eine Weile, dann wird er langweilig. Und jetzt ist er einfach mal so, ja, so ein bisschen gerade so das Face auch für AEW. Das ist schon cool. Aber zugegebenermaßen auch, weil er sich halt ein bisschen weiterentwickelt hat. Er ist jetzt nicht mehr dieser totale Schweiger, der dann hier irgendwo mal ein Okay und da mal ein Yes laufen lässt, weil er redet ja inzwischen auch ganz normal, ne? Hält auch Promos und so. Das ist vielleicht dann ein erster Schritt, aber na, ich connecte noch nicht so mit ihm. Okay, ich finde es mega, was aus ihm geworden ist. Also er hat es wirklich geschafft, einfach mit seinem Gimmick overzukommen, nur um seine Overness zu benutzen und dann quasi sein Gimmick zu wandeln und so zu machen, dass es auch nicht haltbar ist, würde ich sagen. Ja, haltbar. Mir fällt kein besseres Wort ein. Dass man es halt, dass es nicht langweilig wird. Das fand ich nee, cool. Alles gut. Das sei dir und allen, die ihn mögen, so abfeiern, auch völlig gegönnt. Aber dafür gibt es ja unterschiedliche Geschmäcker. Ja. Wie gefällt dir denn die Don Callis Family? Die wollte ich als nächstes ansprechen. Die hatten bei Dynamite ein Segment, da hat Alex Marvez mit Don Callis, wollte er über Cage und Archer sprechen. Stattdessen kam ein Bote und hat quasi einen Hit-Auftrag von MJF überbracht. Callis kriegt ganz viel Kohle, wenn er Adam Cole ausschaltet. Das fand ich irgendwie schon mal sehr cool. Ja, das hat mich damals so ein bisschen daran erinnert. Ja, mit Butcher und Blade. Butcher und Blade, genau. Ich weiß gar nicht, wer war das damals, der ihn Geld. Das war das nicht damals auch MJF? MJF hat denen das Geld gegeben. Ja, genau. Ja, die also, waren ja so die Henchmen. Das denke ich, das würde auch passen. Nur aber das war gegen Cody, ne? Gegen wen das war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das hat mich doch ein bisschen daran erinnert. Und Don Callis, da ist ja jetzt niemand, der nicht für sowas empfänglich wäre. Nee, ist halt all business. Die hatten auch noch das Main Event bei Dynamite. Da war es ganz lustig, weil Takeshita und Kai Fletcher wussten ja nicht genau, gegen wen sie antreten, weil es stand nur fest, dass es Ricochet ist. Und wir dachten ja alle, vielleicht kommt Ospreay. Oder vielleicht schlägt sich Mark Davis auf die Seite von Ricochet, weil halt sein Gegner Kai Fletcher ist. Aber Powerhouse hops raus. War wirklich überrascht. Ja, und ich habe am Ende gedacht, er gehört doch noch dazu und mault Ricochet von hinten. Echt? Ja. Weil es gab auch, das ist jetzt nur so eine Erklärung, auch er ist entlassen worden und er gehört jetzt zu den Guten. Ja gut, das kann ja jetzt noch kommen. Das war ja jetzt einfach nur das Match. Das Match hat wirklich Spaß gemacht. Ich finde, Hobbs und Ricochet im Ring sahen so cool aus, weil die doch schon relativ gegensätzlich einfach sind. Gegensätzlich ist gut. Ja, also mich würde Hobbs jetzt auf der guten Seite, wenn ich es mal so ausdrücken darf, jetzt auch nicht stören. Es wäre jetzt vielleicht auch bei der Don Callis Family so kurz nach dem Turn von Kyle Fletcher vielleicht auch etwas seltsam, wenn da der Nächste wieder hin und her turnen würde. Na, also Powerhouse, kann gerne erstmal an Ricochets Seite bleiben und gegen die Don Callis Family fäden. Er hätte ja auch von sich aus dann eine Motivation. Ja, also ja sie haben ihn halt fallen gelassen oder so. Genau. Na. Ja, das kann man ja gut erklären. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Genau. Über das hinterher können wir noch kurz sprechen, weil das jetzt zumindest um Mark Davis und Kai Fletcher, ich finde das eigentlich ganz cool, deren Zwistigkeiten. Ich bin gespannt, wo Mark Davis landet, aber ich glaube, wir glauben alle, dass er zu den Callis Family geht. In dem Fall war es so, dass Fletcher Ricochet mit dem Stuhl angegriffen hat und Mark Davis wollte Fletcher dann zur Vernunft bringen. Allerdings haben sich die beiden dann eben in die Haare bekommen. Dann kamen dann irgendwie Lance Archer und Brian Cage und haben dann Davis attackiert. Dann kam noch Adam Coles Musik, es, der wurde aber von Takeshita abgefangen. Die ging dann in den Backstage, es war ein bisschen chaotisch in den Backstage-Bereich, während dann Kai Fletcher außerhalb dann diesen blöden Schraubenzieher geholt hat. Und ja, da wollte er seinen ehemaligen Kumpel mit attackieren, aber dann kam Will Ospreay und die Heels flohen dann. Also Kai Fletcher hat die Grenze noch nicht überschritten, aber war kurz davor. Ich fand es ein bisschen viel, also wir haben ein ganz klein bisschen viel in ein Segment gepackt, aber das macht AEW ganz gerne mal. Da hast du recht, aber Kyle hat auch angemessen schockiert geschaut, als Will dann rausgerannt kam und er sollte ja mit dem Hidden Blade dann niedergestreckt werden, aber war dann so geschwächt, dass er genau im richtigen Moment niedersackte und sich aus dem Ring rollte. Ja, oh weh mir. Ja, aber ich mag das. Also ich finde die Fehde eigentlich ganz cool, weil das so ein Dreiergespann ist. Ich glaube, das ist auch cool für Leute, die die drei jetzt noch nicht so lange kennen, weil es schon gut erzählt ist. Ja, dafür gab es genug Promos zwischen Ospreay und Kyle. Ja, das definitiv. Also da will ich auch noch ein Match sehen. Hoffentlich vielleicht ja bei Full Gear. Was ich jetzt so ein bisschen seltsam finde, was will eine Don Callis Family mit Lance Archer und Brian Cage? Weil die eine ziemlich coole Kombo sind. Also ich find die als Tag Team wirklich cool. Also die werden keine prominente Rolle spielen, die sind halt anders Midcard, aber die können sie doch super in den Ring schicken gegen keine Ahnung wen. Ja. Gegen alle. Also als Henchman, ja, okay. Ja. Weil sonst die stinken ja eindeutig gegen Kyle und Konosuke ab. Ja, aber das sollen sie ja auch gar nicht. Also, es gibt halt verschiedene Rollen in so einem Stable und das ist halt the muscle. The double muscle, ne? Ja. Ich sag, komm, die haben schon echt coolen Look zusammen. Wenn die da schon reinkommen, ich finde das schon geil. Ja. Vielleicht fängt ja Lance Archer wieder an, Prospects in Mülltonnen zu stopfen. Bestimmt, das kommt noch. Gut. Bei Rampage hatten wir sie ja auch noch. Warte. Stimmt, genau, das war das, ich war mir gerade sicher, ob ich falsch kopiert hatte, aber das hinterher hatte was mit denen zu tun. Da gab es ja dieses Three-Way-Tag-Match, Undisputed Kingdom. Der Tag-Team-Name geht mir voll auf den Senkel. Ja. Die haben gegen Dark Order, Shane Taylor Promotion, gewonnen. Warte mal, irgendwie habe ich hier alles durcheinander gewürfelt, oder? Das war alles irgendwie bei Rampage auch alles durch. Okay, ich muss mir ganz kurz nochmal Rampage aufrufen. Was ist denn hier in meiner Aufzeichnung passiert? Wenn man Rampage einfach mal so nebenbei guckt und dann versucht, noch die Aufzeichnung hinterher nachzuvollziehen. Meistens schreibe ich es mir nochmal ordentlich, aber bei Rampage bin ich dann doch immer ein bisschen zu faul, ehrlich gesagt. Also, Rampage, das zweite Match, das erste war ein Squash-Match von Shida. Das zweite Match war dann das Undisputed Kingdom gegen die Dark Order, gegen die Shane Taylor Promotion. Ja, Sean Dean und, jetzt habe ich habe ich die Zeile richtig zu Ende gelesen. Infantry. Ach ja. Nee, oder gehören die jetzt, Shane Taylor Promotions, The Infantry, gehören die jetzt zu Shane Taylor Promotions und ich habe wieder nichts davon mitbekommen? Das ist wahrscheinlich eine, also so steht es hier zumindest im Showbericht. Naja, ist wahrscheinlich eine Rampage-Geschichte, die eh keiner mitbekommt. Nee, das waren schon Dark Order, Undisputed Scene und Infantry mit Sean Dean und Carly Bravo, ein Fehler drin, aber ich habe es auch einfach nur abgeschrieben anstatt, deswegen war ich gerade verwirrt. Ich hatte mir das reinkopiert. Genau, gegen die und da gab es ja dann, aber in dem Fall sowieso unspannend, weil Undisputed Kingdom haben gewonnen, die anderen waren unter ferner Liefen und das Ding war sowieso jetzt nicht so großartig spannend, war ein ganz gutes Match, aber jetzt auch nichts Besonderes. Was dann spannender war, dass nach dem Match dann Brian Cage zum Ring kam und für eine Ablenkung gesorgt hat, so dass Lance Archer dann Undisputed Kingdom attackieren konnten. Das war das Einzige, was ich zur Don Callis Family sagen wollte. Also das Match an sich war sowieso spannend, unspannend. Wir haben es jetzt trotzdem mal benannt. Nee, genau, das war ein Jane Taylor Promotion, hat damit gar nichts zu tun. So. Und Backstage gab es dann noch ein Interview mit Lexi Nair, die mit Roderick Strong über die Aktionen der Don Callis Family gegen seine Freunde dann halt eben gefragt hat. Und da wurde er allerdings, bevor er darauf antworten konnte, von Jack Roberts unterbrochen, der sagte, dass wie nennt man das? Der Versuch von Undisputed Kingdom Beast Mortus zu rekrutieren gescheitert sind und erst bei LFI ist. Ja, genau. Und deswegen kam dann dieses Collision-Match halt zwischen Strong und Mortus zustande. Auch nicht so spannend. Im Prinzip ging es in der Geschichte ja hauptsächlich um Strong dann hinterher. Mal eine ganz ehrliche Frage. Wie auch nur im Ansatz passt ein Jake Roberts zu einer Latino-Faction? Warum nicht? Naja, ich weiß nicht. Also da hätten sie José the Assistant zurückbringen können. Der hätte, also weißt du, wie ich das meine? Jake Roberts bringe ich jetzt nicht unbedingt mit so Mexikanern, Latinos in Verbindung. Der würde beim anderen Stable wahrscheinlich eher passen. Aber er ist nur da. Ja, er hat halt, weiß ich nicht, was Neues gesucht und hat Bock drauf. Er hat da auch mal ein Interview geführt und hat dann so ein bisschen darüber gelacht, dass er sein Spanisch nicht gut genug ist eigentlich dafür, den Job. Weil er war wohl mal irgendwie in den 90ern bei AAA, aber er kann nicht genug, um da jetzt gut mitzureden. Also mal gucken, ich weiß nicht, es ist gerade auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Also warum nicht, aber mal gucken, wo es hinführt. Richtig spannend ist es auch nicht. Ja, klar, also das ist wieder so ein Dreier-Team aus dem Brei vieler Stables, ne? Aus dem nur ein, zwei so richtig im Moment rausstechen. Ja. Ich wollte damit auch eigentlich nur die Überleitung zu Roderick Strong machen, die mir nicht ganz gelungen ist. Aber der Don Callis Family irgendwas zu? Also gerade ist ja eigentlich das, was ich gesagt habe, was bei Dynamite passiert, und eher spannend, dass bei Rampage war jetzt, ja, was auch immer Cage und Archer jetzt irgendwie mit Undisputed Kingdom da machen wollen. Mal schauen. Ist jetzt auch nicht so furchtbar spannend. Aber ich finde die Geschichte mit Roderick Strong, beziehungsweise es ist ja ein Dreiergespann, Adam Cole, Roderick Strong und MJF. Ganz spannend. Okay, wenn wir dahin springen? Klar, gerne. Gut, bei Dynamite hatte nämlich Adam Cole das dritte Match, und zwar durfte er gegen Malakai Black gewinnen nach kurz was über 12 Minuten. Das war ein richtig gutes Match. Das hat super Spaß gemacht. Spannend war übrigens, dass Backstage Kyle O'Reilly zugeschaut hat. Das ist ganz spannend, war auch eigentlich hinterher. Nach dem Match hat dann Adam Cole Malakai Black einen Handschlag angeboten. Das hat er abgelehnt, nur ihn dann zum Arm, und danach ist Malakai Black rausgegangen. Ich finde es lustig, dass Leute jetzt schon wieder mutmaßen, dass Malakai Black AEW verlässt. Gefühlt nach jedem Match, was der Mann hat, denken die Leute, er geht jetzt, oder? Er legt ein anderes Benehmen an den Tag im Moment. Nicht? Also zum Anfang seiner Zeit hätte er nichts danach ausgeschaut, dass er seine Gegner irgendwie umarmt oder so. Ich bin gespannt. Also ich sehe ihn ja gerne, und ich würde auch gerne ihn und Brody als Tag-Team sehen, weil die beiden ja als Knights oder Kings of the Black Throne auch schon zum Beispiel wie heißen sie hier? PWG. Tag Team Champions waren, also mit Buddy als Team. Mhm. Na, also es sieht so aus, als ob das Haus jetzt auch in die Face-Richtung driftet. Und da ist ja natürlich dann auch spannend, zu beobachten, wie es denn dem vierten Mitglied dann weitergeht, weil von ihr haben wir ja auch in der Woche was Neues gesehen. Wollen wir kurz unterbrechen und dahin springen? Wir müssen uns ja nicht an meine Reihenfolge halten. Das war Julia Hart, das war bei, ich habe es mir bestimmt notiert, bei Collision. Collision war das, genau. Da hatte sie ein kurzes Video, das war ziemlich geil. Also das solltet ihr euch echt anschauen. Das hat richtig Bock gemacht, wo sozusagen ihr inner Struggle gezeigt wurde. Sie als Cheerleader versus ihr House of Black Gimmick, die sich dann gegenüber stießen. Am Schluss wurde die Cheerleaderin erschossen. Das war schon echt cool gemacht. Mit einem Pfeil. Ja, mit einem Pfeil. Also das war schon echt nice. Ich fand's richtig gut. Mhm. Ich hab Bock auf ihre Rückkehr. Die war sowieso in letzter Zeit, die ist immer besser geworden. Und ja, aber ich weiß nicht, ob ich House of Black auf der guten Seite sehe. Vielleicht irgendwie so eine Tweener-Richtung. Das ist so ein bisschen die zwielichtigen Typen, die dann doch das Herz irgendwie am rechten Fleck haben. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich nicht gut erklärt. Also zumindest ein respektvolleres Benehmen, als sie es sonst immer an den Tag gelegt haben. Ja, aber irgendwie so richtig geil ist es auch nicht. Aber das Match, ich fand es wirklich gut. Das hat mir Spaß gemacht, die beiden im Ring zu sehen. Ja, definitiv. Also Adam Cole gegen Malakai Black ist schon, das sind ja zwei, von denen man weiß, dass sie es können, wenn man sie lässt, und das hat man hier auch gesehen. Aber was ein bisschen nicht so cool war, teilweise wurde tatsächlich auch Malakai Black bejubelt und Adam Cole ausgebuht. Adam Cole hat echt einen schwierigen Start als Face. Es macht es halt auch einfach nicht weiter, dass er immer noch mit Roderick und der Kingdom rumrennt. Das macht es wirklich nicht leichter. Und es wurde halt bis jetzt auch noch nicht so gut erklärt, warum er jetzt plötzlich ein Face ist. Ja, wobei auch Roderick und das Kingdom sich jetzt auch nicht mehr so total heelisch benehmen, ne? Ja, aber das wurde auch nie erklärt. Also es ist alles ein bisschen dahingerotzt. Naja, hier so. Und das jetzt, merkt man. Ja, irgendwie so, Marke, so, das ist jetzt so und frisst es oder stirbt. Aber ich glaube, sie wollen das jetzt untermauern oder beziehungsweise verbessern, weil Adam Cole hat hinterher sich das Mikrofon geschnappt und hat MJF angesprochen und gesagt, Tony Khan hätte ihm gesagt, wenn er und Roderick Strong je drei Matches für sich entscheiden, dann geht es bei Full Gear ein Triple Threat Match. Das sieht nach einem Turn von Strong aus. Übrigens, ich fand das cool, dass MJF dann eingeblendet wurde und nicht ganz happy aussah. Das ist dann die Erklärung für den Hit, den er dann später angesetzt hat oder was er Don Callis da geschickt hat. Ja, genau. Ne? Also das wollte ich auch noch ansprechen, dass er das ja dann von zu Hause aus beobachtet hat und nicht glücklich aussah, dass er dann plötzlich zwei Gegner haben würde. Genau. Aber da kommt, das klingt eins an, am Strong Turn, oder? Weil es scheint ja auch darauf hinzulaufen. Adam Cole hat ja jetzt sein zweites Match gewonnen. Und bei Collision haben wir dann gesehen, wie Strong sein zweites Match gewonnen hat. Das war gegen Beast Mortus. Übrigens, ein furchtbar beschissenes Match. Oder das war nicht gut. Mortus hört irgendwie Stimmen und Roderick gewinnt durch, ja, keine Ahnung, Glück. Irgendwie war die gesamte In-Ring-Story total off. Ich fand das absolut. Ich fand das Match irgendwie so richtig. Nee, das war Collision. Ach, war bei Collision. Okay, ja. Siehst du, das war so schlecht, das habe ich schon bei Rampage verortet. Aber der Hit von MJF wurde ausgeführt. Nach dem Match wurde Roderick von Lance Archer attackiert. Aber trotzdem, es wird, denke ich, darauf laufen. Wir hätten jetzt, wie gesagt, Adam hat zwei gewonnen, Roderick hat zwei gewonnen und dann kommen jetzt wahrscheinlich in der nächsten Show dann die Siege Nummer 3. Bei beiden. Sag mal, ist es eigentlich, ich habe das jetzt nicht ganz mitbekommen, ist es so, dass MJF die Gegner bestimmt? Nein. Okay, weil sonst wäre der Evil Mind jetzt Roderick gegen Adam im dritten Match. Nee. Das ist der Absprache mit Tony Khan. Das hat Adam Cole ja gesagt. Ah, okay, gut. Alles klar. Mal gucken, wen die beiden dann als ihre jeweiligen dritten Gegner bekommen. Ach Gott, ja, als nächstes habe ich mir Learning Tree aufgeschrieben. Ich dachte, wir müssen das Match zumindest ansprechen. Es gab bei Dynamite ein Fight Without Honor Six-Man Tag Match. Conglomeration gegen Learning Tree und Ishii durfte Chris Jericho pinnen. Es gab viele Dinge. Das Ende war Jericho Mitleiter durch Tisch. Das fasst das ganze Match ganz gut zusammen. Es war so da. War spaßig für zwischendurch. Ich habe nicht verstanden, warum es da ist. Und irgendwie denken alle neuerdings, ich weiß nicht, ganz ehrlich, wenn ich keine Ahnung hätte, was Ring of Honor ist, würde ich einfach denken, Ring of Honor ist eine Hardcore-Promotion. Komm, oder? Ja. Nee, hast du recht. Und Conglomeration ist der krasse Stable schlechthin, weil sie gleichzeitig mit den Death Riders und dem Learning Tree fäden. Ja, Learning Tree ist ja jetzt, da hat sich jetzt ausgelernt. Die wurden jetzt besiegt. Ja. Vielleicht kann ja Chris Jericho dann sein Learning Tree auf dem Campus der Chase University aufbauen. Oder so. Aber ja, ich wollte es mal angesprochen haben. Nee, alles gut. Der Vollständigkeit halber immer wichtig. Kommen wir zu spannenderen Dingen. Eine meiner Lieblingsfäden gerade. Jay White gegen Hangman. Das ist irgendwie, es war auch nur ein Segment, aber es war richtig cool, fand ich. Das war nämlich Backstage bei Dynamite. Hat Renee Paquette versucht, Jay White zu interviewen, aber bevor Jay wirklich was sagen konnte, hat Adam Page ihn nämlich angegriffen und die prügelten sich bis an die Rampe. Und kurz bevor Page White den Knöchel oder das Bein zerstören konnte, griff dann Juice Robinson ein. Die drei kamen dann irgendwie im Ring an, aber Page konnte dann durch die Zuschauer fliehen. Jay White schnappte sich das Mic und sagte, dass er Page bei Full Gear zerstören will und dabei Spaß haben wird. Und dass vielleicht White der Erste sein wird, der Page zum Aufgeben bringt. War jetzt nur ein Segment, das jetzt als Storyline vorzuheben ist natürlich, aber es ist halt, ich finde es geil. Ich liebe Jay White, ich liebe gerade Hangman. Die beiden zusammen sind mega. Ich freue mich einfach so auf das Match. Wer wird es denn gewinnen? Boah. Ich hoffe, Jay. Wer verdient mal ein bisschen was zu gewinnen? Ja, ne. Ich weiß es nicht. Kommt ein bisschen drauf an. Also die müssen die Story jetzt noch ein bisschen unterfüttern. Ein bisschen Zeit haben sie noch. Ja, also ich hoffe auch, dass Jay es gewinnt, weil Juice ist ja nun endlich wieder da. Und kann jetzt mit den Guns dann Triple, also hier Trios-Titel gewinnen und so und Tag-Team-Sachen machen. Und Jay kann endlich seine Singles-Karriere mal pushen und hoffentlich eher schneller als länger im Main-Event auftauchen, wo er hingeht. Ja, das, was wir sagen, seitdem er da ist. Aber seitdem dudelt genau. Er dann nur so rum. Naja, weil sie ihn nicht lassen. Nee, aber hier ist es halt geil, weil er halt einfach mal seine Stärken auch zeigen kann. Er ist halt einfach wahnsinnig gut am Mikrofon. Wer mir das nicht glaubt, ich muss es mal raussuchen, wo es das gibt. Irgendwie muss es doch diese Promo geben, wo Jay White einfach diesen kompletten Nervenzusammenbruch Backstage hatte bei New Japan. Es war so fucking gut bei der Pressekonferenz. Kannst ja, wenn du ihn raussuchst, kann man das ja irgendwo mal im Forum unter der Show posten. Gott, dieses 10 Minuten lang einfach nur so. Ich glaube, ich habe mir die fast so oft wie Eddie Kingstons Keks-Promo angesehen. Fast. Ja, das will schon was heißen, ne? Aber sowas von. Gut. Da wir bis jetzt noch nichts von den Frauen hatten, dachte ich, reden wir mal über Chris gegen Mercedes Moné. Bei Dynamite gab es ein Segment, da hat nämlich René backstage mit Chris Stadlander geredet. Und die tritt ja bei Full Gear, also Chris Stadlander tritt bei Full Gear gegen Mercedes Moné an. Und Stadlander meinte dann, sie könnte es kaum erwarten, dass sie Moné den Titel abnehmen kann. Und ja, dann ist sie halt weitergegangen und kurz darauf hörte man dann Schreie und sah dann, wie Stadlander von einem Auto angefahren wurde, in dem, surprise, surprise, Camille und Moné saßen. Aber Stadlander konnte sich dann irgendwie sammeln und beide aus dem Auto herausprügeln. Davon abgesehen, dass ich die Fehde irgendwie ein bisschen unglücklich finde, fand ich das Segment auch echt blöd. Sorry. Was ich jetzt etwas komisch finde, dass jetzt nur weil sie gegen Chris verloren hat, jetzt Camille gleich bei Mercedes unten durch ist. Na, also irgendwie fehlt jetzt noch so das Segment oder der Twist, wo Mercedes ihr ins Gewissen redet, ey, wetz deine Charter aus, na? Sieh zu, dass du Chris vorbereitest für Full Gear. Und dann darfst du wieder an meiner Seite hier sein. Also im Moment sieht es ja zwischen Camille und Mercedes auch nicht zum Besten bestellt aus. Ja, keine Ahnung, das ist auch nicht so geil. Es ist irgendwie, Mercedes ist echt noch nicht in AEW angekommen und die Fehde gegen Chris hilft irgendwie so gar nicht. Nee, ich hätte mir auch eine längere Fehde gegen Camille gewünscht. Das war ja letzten Endes nur ein Match. So richtig. Ja, und ein blödes Follow-up. Also es war ja, bis jetzt hat mich das nicht abgeholt. Es gab also sogar noch ein Match bei Collision, da durfte dann Chris Tedlander gegen Ashley Fox gewinnen. Das war aber ein Vox, nicht Fox. Reines Squash-Match. Und danach hat Mercedes Moniz Tedlander dann halt angegriffen, bevor die Security eingreifen konnten. Aber es ist nichts Schlimmeres passiert dabei. Hype mich aber auch nur für das Match. Also es interessiert mich echt an. Nee, da war ich auf Chris gegen Camille mehr gehypt. Ja, keine Ahnung. Irgendwie müssen sie mal raus aus dem, was auch immer da jetzt gerade abgeht, kommen und Mercedes mal in eine Fehde mit jemandem gehen, wo sie mal ein bisschen mehr Aufbau haben. Das ist halt jetzt irgendwie auch nicht geil. Gib Mercedes endlich Dr. Britt. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber boah, da erstmal hinkommen, ne? Oder Jamie Hayter, aber ja, das wollte ich auch noch ansprechen, das machen wir einfach jetzt. Jamie Hayter ist auch nicht, also die ist zurück, aber auch nicht wirklich. Also nicht in den Herzen des Publikums, wie sie es vorher war. Also der Hype ist irgendwie weg gerade, oder? Ja. Und man, ich weiß jetzt auch nicht, wo sie mit ihr hinwollen. Sie hat jetzt Saraya und Co. aus dem Weg geräumt. Und eigentlich hat sie ja angekündigt, dann auf Mariah und den World Title zu gehen. Aber jetzt hat sie erstmal Penelope Ford. Ja. Wo ich gedacht habe, wo haben sie die denn ausgebuddelt? Die wollte halt auch mal wieder was machen. Ja, ja. Pass mal auf, die landet dann bei ihrem Mann und der Patriarchy noch. Hm. Naja. Wäre gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ja, das ist, Auffangbecken von Geschichte. Sekunde, die wichtigste Frage ist, hat sie noch einen Papa? Tja, vielleicht hat sie dann wieder einen. Ja, aber wenn sie jetzt schon einen hat, dann geht das ja nicht. Ach, dann wird das auf Mamas ausgeweitet. Irgendwie wird sich das schon finden. Andererseits, oh Gott, das ist viel zu gute Überleitung zu der Patriarchy. Die wollen ja jetzt irgendwie Hook haben. Das ist eigentlich ganz spannend. Es gab. Naja, aber der hat ja auch noch einen Papa. Dazu komme ich jetzt. Bei Dynamite hatten wir nämlich ein Segment im Ring. Christian hieß da offiziell Kip Sabian endlich willkommen in der Familie. Er sei auch ein vaterloser Verlierer, wie die anderen. Super. Und er bedankt sich dann bei Sabian, weil er ihn eben vom BCC gerettet hat. Und quasi ein kleiner Seitenstich zu seinen anderen Söhnen, die das nicht so hinbekommen haben. Nick Wayne wird damit quasi angesprochen. Ja, und mitten in dem Segment kam dann Hook. Der hat ja, noch ein Hühnchen mit denen rupfen. Cage meinte dann, er brauche auch eben einen Sohn wie ihn und erklärt, dass wenn Hook seinen Sohn sein wolle, er dann eben Tess aus dem Weg schaffen müsse. Tess würde sich ja sowieso nur hinter dem Kommentatorenpult verstecken und der fragt, Kommentatorenpult. So. Und er fragt ihn, ob er lieber ein Champion wie Cage werden will oder halt jemand wie Tess, der sich die ganze Zeit versteckt. Außerdem würde es ja sowieso niemanden kümmern, dass Tess noch lebt. Das hat Hook aber gar nicht gerne gehört und wollte die Security, die Patriarchy um sich herum versammelt hat, durchbrechen, aber die waren trotzdem schnell genug weg. Hook konnte den einfach nur noch hinterher schreiben, dass er eben ein 1-1-Match gegen Cage haben will. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Patriarchy haben eben Tess auseinandergenommen. Storyline-technisch, in echt ist Tess gerade, wird er nicht sogar operiert? Irgendwie sowas, ja, ne? ich glaube, seine Knie müssen operiert werden. Ja, genau. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Hook gegen Patriarchy hat was. Ich frage mich eins im Moment noch, wie lange wollen sie eigentlich dann Christian Cage noch seinen Title-Shot lassen? Also im Moment gegen Mox will er ihn nicht einlösen. Und ich sehe jetzt auf längere Zeit erstmal Mox als Champion. Ich finde das ganz cool, wenn er das noch länger hat. Das ist so ein Ding, das kannst du wahnsinnig lange rausziehen und es ist immer noch lustig. Ich finde das sogar in 2 Jahren noch lustig. Ja, das wäre, dann wäre es aber wieder überreizt. Ja, aber genau das macht dann, finde ich, für mich dann wieder das aus, weil es halt wirklich einfach überzieht. Wieso nicht? Warum nicht einfach mal so einen Title-Shot zum Einlösen, so ein Köfferchen nicht einfach mal wirklich ins Regal stellen und mal 10 Jahre warten? Wieso nicht? Nee. Hat doch keiner gemacht, ne? Nee, weil es dann kalt ist. Ich finde es lustig. Naja. Und Cage braucht den Titel nicht. Wir wissen alle, dass es einlöst und nicht bekommt. Oder er es einfach vergisst. Nee, das glaube ich nicht. Was ich tatsächlich an Patriarchy ein bisschen schade finde, ist, wir hatten ja bei Collision noch ein Match von Nick Wayne gegen AR Fox. Ein wahnsinnig gutes Match, was Nick Wayne gewinnen durfte. Also das war auch somit, glaube ich, mein Lieblingsmatch der Woche oder vielleicht die Überraschung der Woche eher. Nick Wayne wird ja eigentlich zu Recht gehypt oder wurde gehypt, weil so ein bisschen hat der Hype nachgelassen und dafür mache ich so die Patriarchy verantwortlich, weil er wrestelt relativ wenig, er redet relativ wenig, er rennt einfach nur hinterher. Das finde ich wirklich schade. Ich hoffe, dass er wieder ein bisschen mehr zu tun bekommt. Ja, ach so, hinterher nach dem Match war es jetzt nicht sonderlich spannend, aber Mutter Wayne hat ein Bild von Mox verstorbenen Fox, Fox, mein Gott, und Mox, das ist ja fürchterlich in dieser Show. Er ist der Fox, der AR Fox, und das andere war die Ashley Vox. Und dann gibt's noch Box, das macht's nicht dann besser. Dann gibt's noch einen Box, genau. Das ist ja wie die Adam-Problematik. Ja, die ganzen Adams oder die Cages oder die Pages, die AEW und seine Namensgleichheit. Ja, auf jeden Fall ist anscheinend der Vater von AR Fox auch verstorben und hat ihn dann mit einem Tacker an seine Stirn von Nick Wayne bekommen. War jetzt auch nicht so spannend, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Trotzdem, Patriarchy mag ich sehr gerne. Ich finde es cool, dass sie gegen Hook fäden. Ich habe voll Bock auf das Match. Ich finde allerdings, dass Hook gegen Nick Wayne mal eine Weile fäden könnte, weil das sind so 2 Youngsters, die gegeneinander, die clashen gut. Da habe ich Bock drauf. Na, es würde ja vielleicht passen, wenn Christian Cage dann zuerst sagt, so, jetzt musst du dich erstmal gegen hier meine Söhne beweisen, bevor ich dir die Ehre gebe, gegen mich verlieren zu dürfen. Ja, das wird es auf jeden Fall geben, weil ich meine, ja, ich würde gerne eine längere Fehde zwischen den beiden haben. Das fände ich ganz cool, ohne jetzt Patriarchy da unbedingt noch so krass dran zu haben. Dann musst du Nick Wayne aber erstmal aus der Patriarchy raus. Nee, warum? Du kannst auch Teil von der Stable sein und eine Einzelfeder haben. Mal ganz ehrlich, weil er im Moment null ohne den Stable macht. Ja, aber das will ich ja gerade, dass er was ohne den Stable macht. Deswegen schlage ich ja vor. Das wird er aber nicht. Ich fand's mal cool. Und die Patriarchy, die lebt halt mit und von Christian Cage. Ohne würde die, glaube ich, gar nicht funktionieren. Was jetzt, Nick? Nö, der ganze Stable, meine ich. Ja, der ganze Stable natürlich nicht. Aber ich meine, die können ja trotzdem einzeln immer noch solo sein. Ich finde es geiler, wenn Stable auch stabil bleiben und die Leute trotzdem einzeln was machen können. Ja, aber dafür ist, glaube ich, die Patriarchy nicht also nicht das richtige Gimmick, weil der Patriarch bestimmt, also wenn er jetzt dann sagt, hier, Nick, du gegen Hook, mach mal, na, aber dass er ihm ja, dass der dann von sich allein so eine Fehde nebenbei hat. Ich glaube, dass was Papa Christian nicht unter Kontrolle hat, das fühlt sich in dem Moment dann falsch an. Finde ich ehrlich gesagt nicht so, aber können wir unterschiedlicher Meinung sein. Auf jeden Fall, Patriarchy mögen wir beide. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Also mehr als Los Ingobernables oder was es da sonst noch so rumkreucht und fleucht. Du meinst LFI oder was? Ja, ja. Echt, die LFI? Die La Faction Ingobernable. Genau. Entschuldigung, das andere waren ja die Japaner. Ja. Naja, wobei, das sind ja auch die Mexikaner. Ja, ja, sie sind ja, also ich meine, Rouge. Der in Mexiko gegründete Stable, der bei New Japan ist. Naja, eigentlich die Idee, die Naito mit nach Japan gebracht hat. Ne? Genau. Na, und nichts umsonst machen er und Rouge ja immer denselben Move im Ring. Richtig, ich mag LFI eigentlich auch. Ich fände sie nur cooler eingesetzt. Gut, ja. Ich habe jetzt auch nur noch richtig lose Sachen irgendwie. Einzelsegmente. AEWs Resterampe. Ja, aber eine gute Resterampe. Also FTA gegen House of Black, das werden wir ja noch sehen. Aber da gab es bei Collision, das war sogar das erste Match, da haben House of Black, also King Matthews und Malakai Black gegen die Iron Savages gewonnen. Das war jetzt nur ein 3-Minuten-Match. Malakai hatte nach dem Mikro gegriffen und das war ganz lustig, weil da das Licht in der Halle ausging und FTA zum Ring kam. Und Dax Harwood meinte, dass House of Black quasi ihre Hürde sind auf dem Weg zu den Tag Team Championship. Und bei Dynamite würden sie zum ersten Mal gegeneinander antreten. Und dann wurde auch schnell deutlich, dass es halt das Team aus Black selbst und Brody King sein, gegen Cash und Dax antreten. Also im Prinzip war es nur eine Ankündigung für ein wahnsinnig gutes Match in dieser Woche bei Dynamite, da freue ich mich richtig drauf. Und das ist dann anscheinend ein Full Gear 4-Way Contenders Match. Aber richtig jetzt angekündigt. Wunderbar. Ja, freue ich mich auch drauf. Wird eine spannende Geschichte. Was wahrscheinlich ein gutes Match wird, aber eine sehr schlechte Geschichte in meinen Augen, ist dieses Jack Perry und Garcia Ding. Das war ein Match, Jack Perry hatte ein Match gegen Action Andretti, was er gewinnen könnte. Das war ein wirklich gutes Match, das waren 10 Minuten. Hat wirklich Spaß gemacht. Action Andretti sah sehr gut aus, der durfte auch sehr gut aussehen. Perry hatte dann nach dem Match das Mikrofon, wurde aber von Garcia unterbrochen. Garcia nannte Perry dann ein Baby, dem alles in die Wiege gelegt worden sei. Garcia hätte alles, also hätte für sich kämpfen müssen. Und er würde zwar nie wie Jack Perry sein, aber er würde bei Full Gear der neue Champion werden. Und ja, Jack Perry hat dann eben diese Herausforderung angenommen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Match, aber ich finde diesen Aufbau super holprig. Zwischendurch sah irgendwie Jack Perry aus wie das Babyface und Garcia wieder Heel. Auf jeden Fall war Garcia mehr das Badass und Perry hat ein bisschen so die Anwandlung von einem kleinen Idioten. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Match. Ja, werde ich mir definitiv auch mit Freude anschauen. Ich stelle mir jetzt die Frage, was wird jetzt mit Jack Perry da ja augenscheinlich, nehme ich jetzt mal an, die Elite dann Geschichte ist. Ist er jetzt ein bisschen lost? Ich könnte ihn mir gut bei den Death Riders vorstellen. Boah, warum kommt der damit immer um die Ecke? Na, weil ich weiß jetzt nicht, ob er so unbedingt so als Solo-Charakter da schon so reif dafür wäre. Ja, würde auf jeden Fall passen. Aber ich fände es auch alleine nicht schlimm. Ich meine, Scapegoat, er könnte bei dem Bus stehen lassen, den verstehe ich nicht so ganz. Aber ja. Ich mag sein Gimmick. Also seitdem er zurück ist, finde ich ihn echt super. Ja, ja, also das ist wieder so eines dieser Beispiele, auch so wie damals, oder das sind ja die beiden, die ich dann immer anführe. Er und Julia Hart, das sind die, denen ein Heel-Turn so unsagbar gut getan hat. Ja gut, aber komm, der erste Heel-Turn von Jack Perry hat ihm überhaupt nicht gut getan. Also ich fand seine Fehde gegen Hook doof. Was ihm gut getan hat, ist, dass CM Punk ihn gemault hat. Das hat ihm gut getan. Also er hat von einer sehr für alle Beteiligten unangenehmen Situation profitiert. Er hat quasi das Beste aus einem Schlamassel gemacht. Ja, okay. Ja, aber komm, vorher. Aber jetzt mit Scapegoat, das ist schon. Naja, also seine Zeit in Japan war nicht zu seinem Nachteil. Ja. Und gegen Daniel Garcia ist es ganz cool, auch wenn man bei Garcia immer noch nicht so weiß, was da jetzt genau draus wird. Also, ja, hat irgendwie das Gefühl, er ist so das Next Thing, aber ohne dass er das Next Thing jetzt schon ist. Ja, außer in Daddy Magics Augen, der ihm natürlich sagt, du packst das. Ja, das Problem ist nur, wenn sie dann nicht langsam mal die nächste Raketenstufe zünden, dann wird er ewig das vielleicht Next Thing bleiben und irgendwie die Ausfahrt verpassen. Ja. Und das wäre schade. Also da sollte nun echt langsam mal was kommen. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube in der Fehde nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Titel bekommt. Nee. Also dafür ist er noch zu wenig aufgebaut. Oh, warte mal. Nachher landet Jack Perry noch bei The Patriarchy. Ja, nee, genau. Jack Perry, der unterstellt sich Christian Cage. Nee. Hat er schon mal getan. Ich glaube, wiederholt er den Fehler? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, also mit seinem Gimmick würde er eher zum, wie gesagt, zu den Death Riders passen. Ja, aber na gut. Das mit dem toten Vater passt halt. Ja, ich weiß. Haben überdurchschnittlich wenig Leute bei AW Väter? Ist das so ein Einstellungskriterium? Keine Ahnung. Okay, das ist vielleicht kein gutes Thema. Springen wir. Genau. Julia Hart kommt bald wieder. Mina Shirakawa kommt nächste Woche. Da wollte ich mal angesetzt haben, weil ich dachte, dass du dich drüber freust. Ich freue mich auch. Ja, aber auf jeden Fall. Und ich wollte nochmal die Frauen hier benennen, weil das andere, was es sonst noch gab, war halt Mariah May, die eigentlich nur gesagt hat, dass sie Women's Wrestling hasst, weil niemand ihr das Wasser reichen kann. Und NRJ forderte sie dann zu einem Rematch heraus. Und wenn sie das verliert, darf sie nicht mehr um den Titel antreten, solange Mariah May Champ ist. Und ich finde, das ist eine richtig dumme Stipulation. Weil mal ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, nochmal eine Chance zu bekommen, nachdem man zweimal verloren hat, ist doch sowieso schon nicht da. Stopp. Einmal verloren hat, das Eliminator-Match hat sie gewonnen. Ja, aber jetzt hier, wenn sie das jetzt noch verliert, dann hat sie zweimal verloren. Ja, aber zumindest ist sie nicht so blöd wie Cody Rhodes damals, der gesagt hat, wenn ich verliere, dann trete ich nie wieder um den Titel an, egal wer ihn hält. Ja, aber in dem Fall ist das doch trotzdem. Dann hat sie zweimal um den Titel gekämpft. Also ja, sie hat das Eliminator-Match gewonnen, toll, aber das Titelmatch hat sie verloren und jetzt verliert sie das Titelmatch wieder. Und solange Mariah May, die wird ja nicht die nächsten 5 Jahre Championess sein, wird sie sowieso oder so keinen Shot mehr bekommen. Warum? Die muss ich ja schon wieder von unten nach oben durcharbeiten. Du frag den Toni, was er sich dabei gedacht hat. Ich finde die Stipulation auf jeden Fall doof. Die Stipulation gehört in dieselbe Gift Schublade wie die Interims Championships und die Eliminator Matches. Jawohl. Ja, ansonsten gab es bei den Frauen nur noch Hikaru Shida, die hat gegen, oh Gott, Viva Van, was auch immer, gewonnen. Ja, ne? War halt so da. Rampage, erstes Match, war ganz nice, aber jetzt auch nichts Spannendes. Dann hatten wir noch bei Collision. Ich fand das lustig. Ich mag LFI mit Rouge und Beast Mortos. War so eine Art Pep-Talk, aber ich mag Beast Mortos gerade irgendwie nicht. Zumindest fand ich das Match gegen Roderick Strong scheiße. Und dann gab es noch bei Collision ein unterhaltsames Backstage-Interview mit MXM Connections. Also man so erklärte irgendwie den Chatverlauf mit Johnny TV und die beiden sollen ihn ja zum Ring begleiten bei seinem Match gegen Garcia. Auf jeden Fall lustig. Die beiden sind halt cool. Ja, das Geil war dann, wie das wie das Interview dann beendet werden sollte. Sie rausgegangen und, sind, ja. Und, nee, nicht rausgegangen. Sie hatten ja ihr Faktotum dabei, dass sie rausschieben sollte und dann erst in die falsche Richtung geschoben hat. Ne, so in Richtung von Lexi. Und sie ihn dann erst mal angeschnauzt haben. In die andere Richtung, in die andere Richtung. Ne, das fand ich auch ein bisschen witzig. Also die beiden gefallen mir auch wirklich. Ja, auch. Das ist echt irgendwie eine coole Komödie. Die machen... Das ist halt so leichter Humor am Rande. Das ist, ja. Ja. Und es ist erstaunlich, dass sie ihr Gimmick praktisch 1:1 rübergenommen haben und es funktioniert wunderbar. Dazu kann ich nichts sagen. Naja, also die Maximum Male Models bei NXT WWE damals waren genau das Gleiche. Sie hießen bloß anders. Okay. Da glaube ich dir mal. Auf jeden Fall sind sie unterhaltsam. Das ist gewiss, ja. Könnte man gerne mehr featuren. Ja, das war's mit den Shows. An Segmenten habe ich jetzt nichts mehr, außer ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Aber eigentlich habe ich nur so Mini-Sachen rausfahren lassen. Mir fällt jetzt auch nichts weiter ein. Okay. Waren jetzt auch nicht die spannenden Shows. Man merkt schon, dass Full Gear aufgebaut wird. Das sieht man auch an der nächsten Dynamite-Show, weil da ist eben dieses Full Gear 4-Way Contenders Series Tag Team Match. Schwieriger Name. Das dreimal schnell hintereinander. Genau. Dann gibt es noch dieses Singles-Match. Wenn Adam Cole gewinnt, bekommt er ein Match gegen MJF bei Full Gear. Das war das, er hat ein Match gegen Konosuke Takeshita. Wenn er das gewinnt, dann gibt es das Match bei Full Gear. Nein, warte mal. Moment, das war, okay, wenn beide drei Matches gewonnen haben, kommen sie zu Full Gear. Auf jeden Fall nächste Woche gibt's. Oh Gott, ich habe mich gerade in meiner eigenen Erklärung verrannt. Genau. So, also du warst bei Adam Cole, Roderick Strong. Ja, also Adam Cole gewinnt, also ich gehe einfach davon aus, dass Adam Cole und Roderick Strong gewinnen nächste Woche. Roderick Strong kämpft ja gegen Lance Archer und Adam Cole gegen Konosuke Takeshita. Also, wenn Cole gewinnt, bekommt er ein Match gegen MJF bei Full Gear. Wenn Strong auch gewinnt, bekommt er auch ein Match bei Full Gear gegen MGF. Deswegen kommt es dann eben zum Triple Threat Match. Genau. Also rein theoretisch gingen auch andere Kombinationen, aber wir wissen alle, was passieren wird. So. Genau. Dann gibt es noch Hangman und Christian Cage gegen Jay White und Juice Robinson. Auch eine interessante Kombo. Britt Baker gegen Penelope Ford. Strickland gegen Leo Rush. Und angekündigt sind Will Ospreay, Bobby Lashley, Mina Shirakawa, Mox und Jamie Hayter. Die sind zumindest irgendwie noch angekündigt. Na, sind wir mal gespannt, was sie uns dann bieten. Ja, ist auf jeden Fall alles so im Zeichen von Full Gear. Es ist jetzt auch nicht mehr so fürchterlich lange hin. Und bei Full Gear steht schon richtig viel. Da haben wir auch sehr erstaunlich, dass AEW jetzt so weit in die Zukunft schon Matches ankündigt. Ne? Na gut, dass so ein paar Matches stehen, ja, aber nicht so. Also es sind ja richtig viele jetzt dafür, dass der Pay-Per-View erst am 23. ist. Na gut, andererseits 23 sind jetzt auch nur noch, das ist gar nicht mehr so lange. Wir haben jetzt den 12. Jetzt, zwei Wochen. Ja, keine zwei Wochen mehr. Ja, dann geht's eigentlich. Boah, irgendwie ist der Oktober, November, irgendwie ziehen die an mir vorbei. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Na, auf jeden Fall, das World Championship Match steht fest. Das ist ja Mox gegen Orange Cassidy. Das TBS Championship Match steht fest. Moni gegen Stedland. Das TNT Championship Match steht fest. Perry gegen Garcia. Das Tag Team Championship Match steht noch nicht so ganz fest. Das hatten wir schon durchgesprochen. Dann haben wir MJF gegen wahrscheinlich Adam Cole und Roderick Strong. Jay White gegen Hangman. Und Bobby Lashley gegen Swerve Strickland. Und es gibt noch dieses Pre-Show-Match. Big Boom AJ gegen QT Marshall. Warum auch immer. Big was? Big Boom AJ. Muss man den kennen? Kennst du den aus irgendwas? Weiß ich nicht. Das ist ein Vlogger. Ach so. Also, Social Media. Nee. Ich dachte, das wäre... Der auch wresteln kann. Ja, okay. Dann soll er mal. Wir werden es uns anschauen, angemessen gelangweilt sein und das nächste Match hoffen. Nee, ja, was für Leute, die TikTok-Fans sind, ist es vielleicht interessant. Na, okay. Was ich mir noch für die Card vorstellen könnte von Full Gear, wäre zum Beispiel International Championship Will Ospreay gegen Kyle Fletcher. So, und warte mal. NRJ gegen Mariah May habe ich noch gar nicht. Ist das aber ist das schon offiziell angekündigt? Und ist es Pay-Per-View? Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn es schon eine Stipulation gibt, dann wahrscheinlich, oder? Na, ich weiß aber es nicht. Ist nicht offiziell, also steht hier in keiner Liste offiziell drin. Nee, ich glaube nämlich, glaube, das ist auch nur für eine Weekly, für eine Dynamite angekündigt worden. Ich sehe es gar nicht. Ja. Also nächste Woche auf jeden Fall schon mal nicht. Ja. Gucken wir mal. Vielleicht kommt es ja dann in die, kommt es noch auf die Pay-Per-View-Card. Aber, ja, aber wen willst du denn sonst für Mercedes noch aufbauen? So viel Zeit ist da jetzt nicht. Camille? Naja, für Mercedes? Mercedes hat auch Chris. Für Mariah May, Entschuldigung. Ja, also es wäre ein bisschen kurzfristig, aber ich sag mal, Jamie, die wollte ja eh auf den Titel gehen. Ja, aber da brauchst du doch ein bisschen mehr Aufbau. Tja, du, hallo, das musst du mir nicht erzählen. Also und Aufbau Damendivision ist ein leidiges Thema in dieser Company, ne? Da können wir ja Glück haben, dass wir auch mal zwei bedeutendere Damenfäden zur selben Zeit haben. Gerade ob irgendwas irgendwo angekündigt ist, für mich das interessiert, aber okay, wir werden das rausfinden. Sonst werden wir es nachliefern. Ja. Ja, aber ansonsten gibt es auch eigentlich nichts mehr zu bequatschen, oder? Nö, nichts mehr, was AEW angeht, also ich empfehle ganz dringend die neue Ausgabe vom Wrestling-Quartett von Roddick, unserem El Brando und dem guten Andy, die da über das Thema Vince oder Triple H, Nostalgie oder Zukunft gesprochen haben. Sehr nett anzuhören. Ja, aber ansonsten ist jetzt nichts Größeres, was ich jetzt noch so zu sagen hätte. Gut, dann die üblichen Grüße. Michi und Rivera haben wie immer beim Board kommentiert. Vielen lieben Dank. Dann noch an Kreidestaub, der auf der Startseite einen Hinweis hinterlassen hat. Vielen lieben Dank. Und an den stabilen Meister Proper natürlich auch. Naja, na? Wenn nicht der Meister Proper. Na, also irgendjemand muss ja stabil bleiben. Eben. Ja, sowieso an alle, die immer fleißig hören. Vielen lieben Dank. Ich habe sonst auch eigentlich nichts mehr zu sagen. Zu pitchen habe ich gerade gar nichts. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich könnte stundenlang über Wrestling reden. Ich fürchte nur, dass AEW immer nicht stundenlang Gesprächsthema hergibt. Ach doch, das sehen wir ja immer auf irgendwelchen Teamfahrten oder Treffen. Man kann auch nachts noch 4 Stunden über AEW reden. Ja, aber also zumindest nicht review-technisch, sagen wir es mal so. Irgendwann. Beim freien Talk sehe das vielleicht anders aus. Irgendwann hört keiner mehr zu, aber ich glaube, wir machen das auch, also so gerne ich auch, also so cool ich das auch finde, dass wir Zuhörer haben und dass relativ viele uns auch zuhören. Ich mache das tatsächlich einfach nur, weil ich Bock habe, über Wrestling zu quatschen und nicht, weil ich unbedingt gehört werden will, aber ja, macht halt einfach Lust über Wrestling, Spaß über Wrestling zu reden. Genau. So, bevor ich jetzt alle Zuhörer vergraule und noch mehr Unfug lage, rede, oh Gott. sag Konzentration einfach. Ist eh weg. Sag einfach tschüss. Nee, ich sag das, was ich immer sage. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Adios.